Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. So, 5,30 Mark zurück. Ja, danke. Und hier Ihre Quittung, Frau Müller. Schönen Dank, Schwester. Na, nun hat Ihr Mann doch alles gut überstanden. Ja, bin auch sehr glücklich, Schwester. Es war ja immerhin eine ziemlich schwere Operation. Und bei einer 5 Wochen Krankenhaus kosten ja eine ganze Menge Geld obendrein, nicht? Wenn auch die Versicherung einen Teil davon bezahlt. Natürlich. Krank sein ist niemals schön, selbst wenn es umsonst wäre. Jedenfalls wünsche ich Ihrem Mann und Ihnen noch alles Gute, Frau Müller. Herzlichen Dank, Schwester. Für Sie auch alles Gute. Dankeschön. Kasse Schwester Hertha? Ja, sind Sie hier im Hause? Ach so, nein, dann hat es heute keinen Zweck mehr. Es ist 3:50 und um 4 schließen wir die Kasse. Ja, kommen Sie doch morgen und zahlen. Ab 9 Uhr. Bitte? Keine Ursache. Geld hier! Hier, rein in den Karton! Los, los, los! Mann, sind Sie wahnsinnig! Du fackel nicht lange, du Mumie! Raus mit den Kohlen! Ja. Halt! Finger vom Telefon, sonst knallt's! Zentrale! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Überfall! Um Himmels Willen, es kommt aus der Kasse! Schwester Hertha! Schwester Hertha! Erst hat der Doktor gesagt, vielleicht dauert es 8 Tage und jetzt bin ich schon 2 Wochen... Ja, ja, das ist verschieden, weißt du, bei mir hat der Chefarzt gemeint. Sag mal, was ist denn da los? Mensch, ein maskierter Mann! Platz hier! Platz aus dem Weg, los! Bleiben Sie hier, Mann, hier kommen Sie nicht weiter! Vorsicht, der hat eine Pistole! Also, Mann, Sie kommen hier nicht durch! Bleiben Sie stehen! Platz hier! Das Haus! Das Haus. Einen Moment, junger Mann. Wo soll's denn hingehen? Sie machen mir Spaß, Herr Portier. Ich hab da hier auf dem Hof meinen Lieferwagen abgestellt und jetzt will ich wieder losfahren. Ach so, so. Mhm. Haben Sie mich vorhin nicht kommen sehen? So, vor einer Stunde? Nee, da konnte ich Sie ja nicht gesehen haben. Ich hab ja erst inzwischen abgelöst, ne? Ach, denn? Aber wieso kommen Sie denn von der Straße aus auf den Hof, wenn Sie im Krankenhaus zu tun haben? Naja, Krankenhaus war ich ja schon längst fertig. Ich hab inzwischen noch was anderes erledigt. Ach so, so. Ja, naja, ist schon gut, ne? Aber Ordnung muss ja schließlich sein, nicht? Ja. Und ja, dazu da hier aufzupassen. Ja, ich meine... Ja, nur seien Sie nicht beleidigt, nicht, aber geben Sie mal erstmal auf alle Fälle Ihre Personalie, ja? Dann weiß ich, dass keiner unrechtmäßig mit dem Lieferwagen losgefahren ist, nicht? Also, so was von Unstimme habe ich noch nie erlebt. Bitte, hier ist mein Ausweis, aber da muss ich mich sputen, sonst schaffe ich meine Tour nicht mehr. Ja, Moment, nicht? Luster, Heinrich, 3.4. Seeboldallee. Ja, ist gut, erledigt. Na, also. Auf Wiedersehen! Herrschaften, bitte gehen Sie doch in Ihre Zimmer zurück, auch wenn Sie Aufsteherlaubnis haben. Aber Herr Doktor, ich war doch dabei wie der maskierte Mann hier. Ja, doch, Sie kommen ja auch noch zu Wort. Aber tun Sie mir doch den Gefallen und gehen Sie alle zunächst einmal in Ihre Zimmer. Denken Sie doch an die anderen, die schwerer krank sind. Wir wollen doch hier nicht mit Gewalt Aufregungen schaffen. Bitte, meine Herren, darf ich Sie hier hereinbitten? Dankeschön. So, bitteschön, kommen Sie. Dankeschön. Also, unsere Telefonistin hatte sofort, als sie den Anruf in der Zentrale bekam, man braucht über unsere Hausapparate nur eine 1 zu wählen, um die Telefonvermittlung zu erreichen, da konnte sie am Klappenschrank sofort sehen, dass sich der Kassenraum gemeldet hatte. Mhm. Und wie sie dann die Hilferufe gehört hat, Von unserer Schwester Hertha, das ist die Kassenschwester. Ja. Da hat sie sofort veranlasst, dass sowohl das Hauptportal als auch der Hinterausgang, der geht zum Hof hin, dass beide Ausgänge sofort gesperrt werden. Demnach hätte der Täter keine Möglichkeit gehabt, das Krankenhaus zu verlassen. Nein, an sich nicht, Herr Wachtmeister. Wir wollen sofort über Funk ein Einsatzkommando anfordern, das hier das gesamte Gebäude umstellt. Jawohl. Im Übrigen gehört die Kriminalpolizei hierher. Was an uns liegt, wird getan, Herr Chefarzt. Ja, daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt, Herr Wachtmeister. Guten Tag. Guten Tag, Herr Frank. Na, wie ist das schon? Irgendwas gefunden? Nichts, Herr Frank. Wir haben das gesamte Krankenhaus vom Keller bis zum Boden durchsucht. Irgendeine verdächtige Person war nirgends zu finden. Also, entwischt auf gut Deutsch. Ja, bloß, wie? Ja, das müssen wir eben herausfinden. Ach, hier ist der Herr Chefarzt. Darf ich bekannt machen? Herr Kriminalobermeister Frank. Angenehm, Schwelten. Gut, dass Sie gleich gekommen sind. Oh, das ist doch selbstverständlich, Herr Dr. Schwelten. So selbstverständlich wie für Sie eine Blinddarmoperation. Ja, das würde noch angehen, Herr Kriminalbeamter. Aber ein Raubüberfall in unserem Haus, so etwas gehört nicht gerade zu unserem Tagesprogramm. Da kann ich Ihnen von uns aus ebenso recht geben. Überfall auf eine Krankenhauskasse, das ist für uns ebenso wenig alltäglich, Herr Doktor. Was hat denn der Täter erbeutet? Erbeutet? Ja. Erbeutet hat er eigentlich nichts. Nichts? Nein. No, das ist doch schon wenigstens etwas. Vielleicht hören Sie am besten zunächst unsere Schwester Hertha. Unsere sogenannte Kassenschwester. Ja, gern. Ja, ich hatte gerade, es war so um 3:45. Also 15:45 Uhr. Ja. Ja. Da hatte gerade noch die Frau eines Patienten, eine Frau Müller, der Mann war entlassen worden. Und sie hatte noch die restlichen Krankenhauskosten bezahlt. Hm. Und gleich nachdem sie gegangen war, ich wollte schon mit der Abrechnung anfangen, weil die Kasse immer um 4 schließt. Zwischendurch ging nochmal das Telefon. Hm. Und gerade wie ich den Hörer aufgelegt hatte, da stürzte ein Mann ins Zimmer. Maskiert mit so einem grünen Tuch vorm Gesicht. Er stellt einen Karton auf den Barrierentisch und sagt, Geld her, los, schnell. Hm. Und dabei hält er mir eine Pistole hin. Eine Pistole? Ja, oder einen Revolver. Jedenfalls ein Schießeisen. Sonst knallt's, hat er noch gesagt. Hm. Und ich greife zum Telefon und wähle die Nummer von unserer Zentrale. Was, mit dem Schießeisen, wie Sie sagen, vor der Nase? Ja, natürlich. Oh, aller Achtung, Schwester. Ach, Herr Kriminalbeamter, ich bin erst Kassenschwester, seit ich mein Herzleiden habe. Früher war ich jahrzehntelang im OP als Narkoseschwester. Aha. Da habe ich, wie man so sagt, dem Tod oft genug ins Auge geschaut. Ja, ja, schön, aber doch nicht Ihrem eigenen. Ne? Meinen Sie, das macht einen Unterschied? Für eine Krankenschwester? Aha. Naja, also dazu kann ich nichts sagen. Also mir als Kriminalbeamter hat natürlich schon öfter mal jemand mit einer Schusswaffe vor der Nase herumgefuchtelt. Oder ich musste wenigstens damit rechnen. Aber dafür hatte ich jedenfalls auch so ein Ding zur Hand, nicht? Ja? Aber bitte weiter. Sie haben also zum Telefonhörer gegriffen, die Nummer der Zentrale gewählt. Und, ja. Ja. Und hab bloß immer Hilfe, Hilfe, Überfall geschrien. Ja. Daraufhin hat der Mann den Karton, in den ich ihm das Geld packen sollte, genommen und ist rausgerannt hier aus der Kasse. Hm. Moment, Schwester, können Sie uns diesen Karton vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Ich meine, was war das für ein Karton? Wie groß, welche Farbe oder hat irgendetwas draufgestanden? Tja, der kann so groß gewesen sein wie ein Schuhkarton. Schuhkarton. Aber nicht mit extra Deckel, sondern, naja, der war so oben aufzumachen, so in Verstehe. 4 Teilen. Ja. Und draufgestanden? Ja. Draufgestanden hat bestimmt was, aber wenn ich das jetzt sagen sollte... Hören Sie, Herr Kriminalmeister? Das ist ein Pirol. Ein Pirol? Aha. Naja, warum sollen die hier im Krankenhausgarten kein Pirol haben? Ja, für Natur haben Sie wohl nicht viel übrig, Herr Oswald, was? Das sagen Sie nicht, Herr Wachmeister. Aber im Augenblick suche ich nach den Spuren von dem Räuber. Und da können mir alle Vögel der Welt sonst was pfeifen. Herr Oswald, hier! Ja? Hier ist das Gebüsch ganz frisch niedergetreten. Wo? Tatsächlich. Na bitte. Ja. Klar, dass hier erst jemand vor kurzem durchgekrochen ist. Und auf den Zaun zu. Hier ist ja auch gleich der Zaun zur Straße hin. Moment mal. Was liegt denn da? Ach, das ist bloß ein Karton. Ein Karton? Ja, ja, das ist der Herr Kriminalbeamter. Ja. Das ist der Karton, den mir der Kerl hier hingestellt hatte und wo er das Geld reinhaben wollte. Ja, der Täter ist also offenbar durch den Krankenhausgarten über den Zaun auf die Straße gelangt. Ja, und dabei hat er vermutlich den Karton verloren. Ja, oder absichtlich weggeschmissen, Herr Oswald, nicht? Ah, ich würde glauben, verloren, Herr Frank. Wieso? Dicht neben dem Karton haben wir nämlich hier diese Sonnenbrille gefunden. Aha. Das eine Glas ist kaputt. Ja. Das ist ihm wahrscheinlich auch runtergefallen beim Überklettern des Zauns. Ne? Na schön. Ja, wie immer auch, also, was mich aber im Augenblick viel mehr interessiert, wie konnte der Täter in den Garten gelangen, wenn beide Ausgänge sofort geschlossen worden waren? Ich glaube, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung, Herr Frank. Na und? Ich habe gerade mit einer jüngeren Krankenschwester gesprochen. Ja, mir ist es leider erst vorhin eingefallen. Ich habe es ja schon Ihrem anderen Herrn erzählt. Ja. Ich war unten den Treppenflur lang gekommen und da habe ich gesehen, wie ein junger Mann an der Hintertür gerüttelt hat. Ja. Ich habe noch gefragt, was er da will. Rauswillig hat er mir zugebrüllt. Und dann ist er an mir vorbei den Flur zurückgelaufen, um die Ecke rum. Na, und jetzt ist mir, wie gesagt, erst wieder eingefallen, dass ich kurz vorher am anderen Ende des Flurs ein Fenster aufgemacht hatte. Mhm. Und dieses Fenster führt auf den Garten. Mhm. Tja, irgendwer muss es dann aber hinterher wieder zugemacht haben. Ja, allerdings, sonst hätte ja irgendwer von uns ein offenes Fenster vorgefunden. Ja. Sagen Sie, war der junge Mann, von dem Sie da sprechen, maskiert? Maskiert? Ja. Ach wo, na dann hätte ich doch sofort Alarm geschlagen. Also verdächtig kam er mir ja zwar vor. Mhm. Da waren noch zwei Männer, Herr Frank, zwei Patienten, die dem Täter ebenfalls begegnet sind. Ja, ja, ich weiß ja, Oswald. Die werden wir uns gleich mal anhören. Ja, also hier haben wir gestanden, Herr Kriminalbeamter. Ja. Und wir hatten uns gerade unterhalten. Mit einmal sagt der andere Herr hier, Nanu, was ist denn da los? Ja. Und da habe ich auch schon gehört. Hm? Irgendwer kam da angerannt. Und gleich darauf haben wir ihn ja auch gesehen. Ja, der kam direkt auf uns zu, wissen Sie, mit so einem grünen Dreieckstuch vorm Gesicht gebunden und einen Revolver hatte der in der Hand. Ja, ja, ja, und der andere Herr, der wollte ihn mit Gewalt aufhalten. Ja. Ich habe ihn noch gewarnt. Naja, aber ich habe es trotzdem versucht, nicht? Ja. Und da hat der uns doch mit seinem Revolver auf den Kopf gehauen. Ja, jawohl. Und da muss wohl was abgesprungen sein, Herr Kriminalbeamter. Hm. Von dem Griff da, meine ich, von dem Revolvergriff. Ja. Hier, sehen Sie, das hat nachher hier auf dem Boden gelegen. Na, das ist ja wunderbar. Ja, natürlich, das ist ein Stück Revolvergriff aus Bakalit. Ja, sieht mir aber doch mehr nach einem Kinderspielzeug aus. Ja, sehen Sie, darum hat er auch gar nicht erst geschossen. Ja, ja, na klar, das war ein Kinderspielzeug, ein Kinderrevolver. Hier sieht man ja noch ganz deutlich den Rest von der Fabrikmarke. Herr Frank. Ja, bitte. Herr Frank, ich glaube, wir haben ihn. Mensch, was sagen Sie da? Machen Sie keine Witze, Herr Oswald. Nein, da meldet sich eben der Pförtner von der Hofausfahrt und der hat immerhin was sehr Interessantes zu erzählen. Ja, war bloß stutzig geworden, weil dieser Lieferwagenfahrer von der Straße auf den Hof kam und den Wagen abholen wollte, nicht? Ja. Aber dafür hat er ja dann auch eine Erklärung gehabt, nicht? Naja, im ersten Moment da hatte ich ja nämlich gedacht, da will einer den Wagen klauen, verstehen Sie? Ach so, ja. Aber vorsichtig wollte ich natürlich auch wieder sein, nicht? Ich hatte ja mit dem Wagen nicht kommen sehen, weil ich ja erst kurz vorher abgelöst hatte. Ach so, ja. Ja, und da hat man dann für alle Fälle seine Personalien aufgeschrieben, nicht? Na, das ist ja großartig, geben Sie mal her. Ja, bitte. Heinrich Luster, 3.4.35, Seeboldallee 2. Ja, ja. Ja, und sagen Sie, was war das für ein Lieferwagen? Na, der war von der Seifenfirma, die immer unser Krankenhaus beliefert. Von Maresch und Co. Maresch und Co. Danke. Ja, wir sind also zunächst mal sofort zu der Seifenfirma hingefahren, Herr Z. Ja, und? Ja, der Mann war noch nicht zurück mit dem Lieferwagen. Aber er gehört zu der Firma? Ja, ja, schon ein Dreivierteljahr als Fahrer. Und nach Auskunft der Geschäftsleitung kann er nach seiner üblichen Tour auch erst in einer Stunde wieder da sein. Mhm. Ich fahre gleich nochmal los. Kollege Oswald ist so lange bei der Firma geblieben. Na schön, Frank. Wenn das mit diesem Mann nicht alles ein Zufall ist... Nee, Herr Z., daran glaube ich schon jetzt nicht mehr. Der Firmenchef war nämlich ganz erstaunt, dass dieser Heinrich Luster heute da zum Krankenhaus gefahren sein sollte. Er hätte heute gar nichts da zu liefern gehabt. Mhm. Ja, das ist allerdings ein bisschen sonderbar. Tja, finde ich auch. Ja, also ich fahre da nochmal hin, Herr Z. Na, Herr Oswald, wie sieht's aus? Noch nichts, Herr Frank. Wer weiß, womöglich ist der Bursche getürmt und kommt gar nicht mehr mit dem Wagen zurück. Nö, das glaube ich kaum. Ja, wenn er was erbeutet hätte, aber so, wo die Sache schiefgegangen ist. Warum sollte er da nicht wiederkommen? Ich kann ja kaum ahnen, wie verdächtig er sich gemacht hat. Das ahnt er wirklich nicht. Ich habe inzwischen hier vorsichtig ein paar Arbeitskollegen von ihm befragt. Und? Und dabei auch die halb zerbrochene Sonnenbrille vorgezeigt. Ach, ja, und? Ja, alle haben spontan gesagt, das ist doch Heinis Brille. Ach, nee. Die hat er sich erst vor 4 Tagen neu gekauft und damit angegeben, weil sie ziemlich teuer war. Sieh mal an. Das ist aber noch nicht alles. Na? Der Karton, den der maskierte Mann der Schwester da in der Kasse hingeknallt hatte, ja, ich weiß, stammt zwar nicht hier von der Firma Marisch & Co., sondern von einem Geschäft, nach Aussagen von Herrn Marisch, dass der Heinrich Luster heute Vormittag zum ersten Mal zu beliefern gehabt hat. Ach, das wird ja immer hübscher, Herr Oswald. Ja, allerdings sind das alles noch keine ausreichenden Beweise. Ich werde das Gefühl nicht los, der kommt doch nicht mehr, Herr Frank. Ja, Geduld, mein Lieber, Geduld. Aber nach Angaben des Chefs müsst ihr doch jetzt schon von seiner Tour zurück sein. Ja, jeder kann sich doch mal verspäten, auch ein Räuber. Herr Marisch hat mir die Nummer des Fahrzeugs gesagt, damit wir es gleich erkennen. Mhm. Sollten wir nicht vielleicht diese Nummer zur Fahndung durchgeben und... Nein, da kommt er! Nun mal ganz ruhig, mein Junge. Wir lassen den Mann ins Haus gehen, wo er sich zurückmeldet. Kein Aufsehen hier auf dem Hof. Na, da sind Sie ja endlich, Luster. Ja, ich hatte eine kleine Panne gehabt, Herr Marisch. Aha. Der Motor hat wieder mal gebockt und wollte nicht mehr. Ich habe beinahe eine ganze Stunde gebraucht, um die Karre wieder in die Hand zu kriegen. Tja. Ja, bitte? Guten Tag. Ah, die Herren. Ja, bitte, bitte. Die Herren warten schon eine ganze Weile auf Sie, Luster. Was denn auf mich? Guten Tag, Herr Luster, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei ist ja, das ist ja gut. Was ist denn los? Wir haben einige Fragen an Sie, bitte kommen Sie mit. Ja, Herr Z., wir haben den Mann für alle Fälle gleich mitgebracht. Ja, schon Vorhalte gemacht? Nee, natürlich nicht. Gut. Ich habe übrigens inzwischen mit dem Krankenhaus telefoniert und nach der jungen Schwester gefragt, die offensichtlich als einzige den Täter unmaskiert gesehen hat. Ja. Ich wollte wissen, wann sie dienstfrei hat für eine eventuelle Gegenüberstellung. Sie wird in einer knappen halben Stunde hier sein. Oh, das ist gut, ja. Ja, und außerdem haben sich im Krankenhaus, wie ich bei der Gelegenheit gehört habe, also dieser versuchte Überfall hat sich natürlich, wie sowas ist, sofort da in der Gegend herumgesprochen. Ja. Ja, und daraufhin haben sich im Krankenhaus zwei Frauen gemeldet, die einen auffallend um das Gelände herumlaufenden Mann gesehen haben wollen und meinen, ihn wiederzuerkennen. Na, das wäre doch wunderbar. Eben. Und ich habe gebeten, dass diese beiden Passantinnen so bald als möglich sich hier bei uns einfinden. Ja. Ja, also nehmen Sie sich den Mann mal vor, Frank. Bitte. Kommen Sie, Herr Luster. Nehmen Sie auch Platz. Brauchen doch nicht hier rumzustehen, ne? Danke. Aber vielleicht können Sie mir endlich mal sagen, was Sie von mir wollen. Ich habe heute Abend noch was vor. Sie verpatzen mal alles. Ja, das geht uns manchmal auch so, Herr Luster. Im schönsten Augenblick kommt was dazwischen, stimmt's? Ja, setzen Sie sich doch schon. Bitte. Na also, so unterhält sich's doch viel besser, nicht? Ich will jetzt endlich wissen, was Sie von mir wollen. Na, doch mal langsam. Herr Luster, Sie hatten doch so eine hübsche kleine Kinderpistole, nicht? Was? Was soll ich gehabt haben? Eine Kinderpistole. Kinderpistole? Ja. Sagen Sie mal, wollen Sie mal auf der Schippe nehmen? Aus die Jahre bin ich ja wohl raus, hä? Kinderpistole. Nicht? Nee. Nee, wozu noch? Ach, das kann ich Ihnen noch erklären. Aber Sie hatten ja keine, meinten Sie. Nee, sag ich ja. Herr Luster, kennen Sie diesen kleinen Karton hier? Den? Nee, kenne ich nicht. Schade. In diesem Karton war nämlich die besagte Spielzeugpistole verpackt. Man sieht es noch an der Aufschrift. Und diesen Karton haben wir unter dem Sitz des Lieferwagens gefunden, den Sie für Ihre Firma fahren und auch heute gefahren sind. Ach so, ja. Ja, stimmt ja. Den Karton habe ich ja heute auf der Straße gefunden. Der habe ich da bloß aufgehoben und dann, naja, das hatte ich ganz vergessen. Wann hatten Sie den Karton gefunden? Weiß ich nicht mehr. Na? Überlegen Sie mal, heute vielleicht, Herr Luster? Ja, das kann sein, ja. So, und wo haben Sie die Pistole, die da drin war, gelassen? Nee, da war keine drin. Der Karton war ganz leer. Ach, nee. Ja. Herr Luster, an einem Ort, an dem Sie sich heute nachmittags aufgehalten haben, ist ein Stück Griff solcher Spielzeugpistole gefunden worden. Ach, ist ja komisch. Ja, ja. Finde ich auch. Also kommen Sie, sagen Sie schon, wo haben Sie die Pistole selbst gelassen? Ich sage doch, ich habe ja keine gehabt. Noch nie. Sie haben wohl eine Macke. Na, warum denn gleich so unfreundliche Unterstellungen, junger Mann? Herr Luster, kennen Sie dieses grünliche Tuch hier? Nee. Auch nicht? Nee. Ja, aber das haben wir im Handschuhfach des von Ihnen gefahrenen Lieferwagens gefunden. Ja, na und? Ja, passen Sie doch mal auf. Sehen Sie mal, wenn man dieses Tuch so einmal über Eck zusammenlegt, ne? Das ist doch dreieckig. So. Stimmt's? Ja. Na und? Ja, und wenn man sich das jetzt so vors Gesicht bindet, gucken Sie mal. So, ne? Gibt eine prima Maske, was? Was soll denn der ganze Quatsch? Wollen Sie Ihr Kientop mit mir machen? Ich möchte, dass Sie sich zur Wahrheit bekennen, Herr Heinrich Luster. Sie stehen in dem dringenden Verdacht, heute am Nachmittag gegen 4 Uhr, 16 Uhr, in der Kasse eines Krankenhauses einen Raubüberfall versucht zu haben. Na, hat Ihnen das die Rede verschlagen, oder? Ist doch alles Käse. Herr Luster, waren Sie heute am Nachmittag in dem Krankenhaus, das Sie normalerweise für Ihre Firma zu beliefern haben? Na, was ist jetzt? Nee, war ich nicht. Herr Luster, der von Ihnen gefahrene Lieferwagen stand auf dem Hof des Krankenhauses. Und Sie ganz persönlich haben ihn da auch wieder abgeholt. Ach so, ne, das ist ja wieder ganz was anderes. Ich hatte ihn da auf den Hof abgestellt, weil ich hatte da in der Nähe was zu tun. Na und da hatte ich auf der Straße keinen Parkplatz mehr gefunden, aber in das Krankenhaus selber, da bin ich überhaupt nie gewesen. Herr Luster, ist das hier eigentlich Ihre Sonnenbrille? Die? Ja. Nee, weiß ich nicht, aber ich hab so eine ähnliche. Haben Sie? Ja. Ja, und wo haben Sie die? Die habe ich zufällig heute verloren. Ich weiß aber nicht wo. Wo, das kann ich Ihnen sagen. Nämlich in dem Garten des fraglichen Krankenhauses, unmittelbar am Zaun, den Sie nach dem missglückten Raubversuch überstiegen hatten, um dann von der Straße her, harmlos und nichtsahnend, durch die Toreinfahrt auf den Hof zu schlendern. Vorbei an dem Pförtner, weil Sie ja schließlich Ihren Lieferwagen wieder abholen mussten. Das ist doch alles Blödsinn. So. Klar bin ich von der Straße gekommen. Ich hab ja gesagt, wieso. Aber mit dem Raubüberfall habe ich überhaupt nichts zu tun. Der für den versuchten Raubüberfall auf die Kasse eines Krankenhauses als schuldig angesehene 28-jährige Lieferwagenfahrer Heinrich Luster leugnete trotz überzeugender Indizien auch weiterhin, mit der ihm zur Last gelegten Tat etwas zu tun zu haben. Er wurde daraufhin in einer Reihe ihm ähnlich sehender Personen einer jungen Krankenschwester, die ihm bei dem Versuch, das unmittelbar nach der Tat verschlossene Krankenhaus durch die Hintertür zu verlassen, begegnet war, sowie zwei Straßenpassantinnen gegenübergestellt. Alle drei erkannten in dem Heinrich Luster jenen Mann, den sie zuvor bei seiner Flucht beobachtet hatten. Ja, und erst da war der Mann so weit zu sagen, was er besser schon vorher gesagt hätte. Also gut, ich sehe, es hat keinen Zweck mehr. Ich war gewesen. Ich hab eben Geld gebraucht, wa? Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Klaus Krüger, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Ivo Veit. Sie hörten die 320. Folge von Es geschah in Berlin. Werner Brink bearbeitete Protokolle der Westberliner Polizei. In diesem Fall ging es am 9.9.1963 im RIAS um einen Überfall auf die Krankenhauskasse.